indessen ist man ganz munter geworden. Was kommt jetzt, sagt man sich. Die Ungetreue verbindet Paar und ihre vier Liebhaber. Ein heiteres Nachspiel mit Tänzen, leichte, gefällige Melodie, ja eine Handlung, klar wie der Plan. Da weiß man, warum man nicht, das ist unser Fall, sagt man sich.